1. Gott wird sich Jakobs Erbarmen und Israel Ernüterwahlen MSIE in ihr Heimatland zu Ruxu bringen. Fremde Volker werden sich ihnen anschließen und sich dem Hause Jakobs zuzählen. 2. Die Volker werden es in ihren Bestimmungsort bringen und im Land des Herrn wird das Haus Israel dies Volker als Sklaven und Sklavinnen besitzen, wodech sie ihr ehemaligen Fanger gefangen nehmen und ihr Bedrucker unterwerfen werden. 3. Wenn der Herr dir dann Ruhe von deiner Qual, Unruh und der harten Knechtschaft gewort hat, unter der du leiden mustest. 4. Wirst du diese Spotlid auf den König von Babylon anstimmen und sagen, why ist der Unterdrucker Zugrund gegangen, why hat die Gewaltherrschaft ein End gefunden? 5. Der Herr hat den Stab der Gottlosen zerbrochen, den Stock des Tyrannen. 6. De die Nationen im Zorn unaufholich Schlag und die Volker mit Skonungslose unterjochung Behechter. 7. Nun Root und Rastet die Gans Welt, sie bricht in Jubel aus 8. Sogar die Zypressen und die Zeden des Libanon freuen sich über dich und sagen, seitdem du gefallen bist, kommt niemand mehr herauf, uns zu fallen. 9. Die Unterwelt unten geriert deinetwagen in Orfru, den Ankunft zu empfangen, sie wekte deintwillen die Schatten auf, al ehemaligen Führer der Oder, und ließ Elkoniger der Volker von ihren Thronen aufs 10. 10. Sie al beginnen zu dir zu sprechen, Orch du bist schwark geworden y were, bist uns gleich geworden? 11. Dein Stolz und das Rauschen deiner Hafen sind in die Unterwelt hinabgestürzt. Unter dir ist nun verwiesing ausgebreitet und Wurmer sind dein Deck. 12. Why bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern? Why bist du zu Boden geschlagen worden, der du einst die Wolken niederwarfst? 13. Du aber dachtest bei dir aich will zum Himmel aufsteigen, meinen Thron hoch über die Stern Gott setzen und mich auf dem Gotteberg im äußersten Norden niederlassen. 14. Ich will zu den Wolkenhohen aufsteigen und mich dem höchsten gleichstellen. 15. Doch statt dessen wirst du in die Unterwelt hinabgestürzt, in die tiefste Grube. 16. Die Genigen, die dich sehen, betrachten dich aufmerksam und nachdenklich und fragen, ist das der Mann, der die Erde zum Beben bracht und Königreich erschüttert? 17. Der den Erdkreis zur Wust machte, sein Stad zerstört und sein Gefangen in nicht in die Heimat entließ? 18. Alkoniger der Volker liegen in Ehren, Jeder in seinem eigenen Grab. 19. Du aber bist fern von deinem Grab hingeworfen y ein verachteter Zweig, umgeben von getoteten und schwert Dirchborten, y ein zertretines Aes. 20. Du wirst nicht mit denen begraben werden, die zu den Grabstein in hinabsteigen, denn du hast dein Land verwüstet und dein Volk getotet. Das Geschlecht der Jubeltäter soll niemals wieder genannt werden. 21. Bereitet ein Schlagbank für sein Son vor Wegen der Missetat ihrer Vata, damit sie nicht aufkommen, die Erde eroben und die Oberfläche des Erdkreises mit Trummen füllen. 22. Der Herr der Heerscheren spricht, ich werd mich gegen sie erheben und von Babylon namen und nachkommen, Wurzel und Spross ausrotten. 23. Ich werd es zum Besitz von Rodommeln und zu Wassersumpfen machen und es mit dem Biesen der Vernichtung hinwegfegen, spricht der Herr der Heerscheren. 24. Der Herr der Heerscheren hat geschworen, Warlich, why ich es geplant habe, so werd es geschehen, und why ich es beschlossen habe, so werd es eintreten. 25. Ich werde Assyrien in meinem Land zerschmettern und auf meinen Bergen zertreten, damit sein Jock von ihnen weggenommen und sein Last von ihrem Nacken entfernt wird. 26. Dies ist der Ratschluss, der über die Ganze der gefasst wird, und dies ist die Hand, die über all Volker ausgestreckt ist. 27. Denn wenn der Herr der Heerscheren etwas beschlossen hat, wer kann es dann zu nicht temeken? Und wenn sein Hand ausgestreckt ist, wer will sie zurück biegen? 28. Im Todesjahr des Königs Ahas erging dieser Ausspruch. 29. Freu dich nicht, ganzes Philisterland, das der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird ein Natter hervorgehen, und deren Nachkomm wird ein fliegender Drasch sein. 30. Die Armsten werden in Ruhe weiden, und die Bedürftigen werden sicher lagen. Doch den Wurzel wird ich durch Hunger toten und deinen Überrest vernichten. 31. Huel, o Tor. Schrei, o Stad. Abebe, ganz is Philisterland. Den von Norden herkommt Rauch und niemand blät von seinen Truppen zurück. 32. Was soll man aber den heidnischen Gesandten antworten? Der Herr hat sein gegründet und dort wer den die bedrängten Seins Volks ein Zuflucht finden.